was ich wollte, war immer schon Gerechtigkeit, Ehrlichkeit, Echtheit, Wahrheit, Wahrheit. Immer nur ein Traum, von dem man träumt, dass dieser Raum in der Verlorenheit aufhört. Ungestört habe ich gehört, dass mein Gesire vielen auf die Eier ging. Fing mich an, im Gesang den Kram zu verpacken, zu zacken, die Gedanken in die Schranken zu verweisen. Was greifen, fingen die Gedanken an, dann und wann diese Liebe anzupreisen. Ob die eine oder andere Art und Weise, ganz heimlich, still und leise, ganz leise, still und heimlich, konnte ich dich dann endlich richtig wichtig in einer Welt willkommen heißen, die dich doch nicht will. Doch fing es an, sich an mir festzubeißen, meiner Seele weh zu tun, wenn ich versuch, mich loszureißen. War ich nun nicht so gut, wie ich dachte, und ich machte mich auf, mir nun die Sorgen über übermorgen klar zu machen, abzulachen über das Morgen, das seine eigenen Sorgen drauf hat. Denn ich hatte mir keine Watte in meine Ohren gepackt, weil ich gehofft hatte, auf die glatte Art und Weise meine Reise anzutreten und zu beten, fing in mir der Geist ganz leise an zu singen. Oh, oh, oh, oh. Nichts hält in dieser Welt die Wahrheit auf, in meinem Lauf durch diese Welt hält nichts die Wahrheit auf. Und ich laufe und kaufe die Zeit aus, so komm ich raus. Ja, es gibt sie und ich lieb sie, diese absolute Wahrheit, ihre Kleid, ihren Duft, der in der Luft mich aufzuatmen ruft. Sie hat den Namen, der so heißt, wie es mir und meinem kleinen Geist riesengroße Visionen verheißt. Niemand hat dir jemals gesagt, dass ich dich liebe. Niemand hat dir jemals gesagt, warum. Gelaber über das Wenn und über das Aber und ob es letztendlich wahr war, was im Himmel am Anfang klar war. Darüber zu diskutieren, einander nur zu frustrieren und zu rekapitulieren, dass der Verstand zwar allerhand begriffen hat, habe ich gesagt, und er führt mich, dass der Verstand sich selbst zelebriert, sich für unfehlbar hält, nicht mal bemerkt, dass er sich für den dritten Himmel hält, dabei zur dritten Welt gehört, zur dritten Dimension, zur Zweidrittelwelt degradiert wird, die nun der reine Wein eingeschenkt und er lenkt deine Seele, deinen Körper, deinen Geist, der schon weiß, was ihn stört, wenn er nicht mehr diese kleine, feine, süße, leise Stimme in sich hört. Der dir riesengroße Visionen verheißt. Niemand hat dir jemals gesagt, dass ich dich liebe. Niemand hat dir jemals gesagt, warum und weshalb. Jemand hat mir bislang erzählt, da wäre nichts, doch tu ich's. Oder tu ich's nicht. Niemand hat mir jemals gesagt, dass ich dich liebe. Niemand hat mir jemals gesagt, warum und weshalb. Da wäre nichts, doch tu ich's. Oder tu ich's nicht.